Sam Ragnarsson wohnte in einem baufälligen Holzhaus am nördlichen Ende von Rocky Beach. Rund um das Haus wucherte ein üppiger Dschungel. Mal nach Ragnarsson Rock zu fahren. Dort standen Karl und Ingmar in einem Motorboot und versuchten vergeblich, es zu starten. Sieht aus wie ein Kapitän. Wie ein Kapitän aus dem vorigen Jahrhundert. Ja.